Eine Welt, die komplexer wird, in der das Umweltwissen wächst, sich die Menschen spezialisieren und Berufe entstehen, da braucht es neue Regelwerke, sagt Joris. Die definieren, was erlaubt und was tabu ist. Die erklären, warum man kleine Fische zurück ins Wasser setzt und keine Jagd auf eine Hirschkuh macht. Die Menschen müssen gar nicht einmal die dahinterstehenden biologischen Zusammenhänge verstehen, aber es entstehen Geschichten oder Mythen, die schildern, was jenen Jägern Schreckliches zustößt, die eine trächtige Hirschkuh schießen. Ganz so, wie wir das im Fall von Nunamjut und Tarimjut gesehen haben. Das schlägt sich auch in Jagdritualen nieder, die dafür sorgen, dass das allen im Gedächtnis bleibt und eine Übernutzung der Tierbestände verhindert wird. Die Regelwerke werden mit der Zeit strikter und stärker. Und es braucht Instanzen, die über deren Einhaltung wachen und Verstöße sanktionieren. Das kann die ganze Gruppe sein, die Ältesten, die weise Frau. Das dehnt sich auf alle Bereiche aus. Auf die Welt des Heilens ebenso wie auf den Kontakt mit den Geistern. Früher konnte das jeder selbst, sagt Gozinski Windhäuser. Jetzt braucht es jemanden, der das für dich macht, weil die Welt komplizierter geworden ist und du das nicht mehr so gut selbst kannst. Das ist die historische Situation, in der regelhaft spirituelle Spezialisten entstehen. Erste Formen religiöser Experten. Im prähistorischen Kontext taucht unsere Schamanin, wenn sie denn eine ist, also genau im richtigen Zeitpunkt auf? Ja, in der Tat, sagt Olaf Joris. Der weithin sichtbare Ort, an dem sie bestattet wurde, und die für die Zeit unvorstellbare Vielfalt an Beigaben legen nahe, dass sie nicht nur für eine Gruppe, sondern gleich für eine ganze Region tätig war. Hier wird es spannend. Wenn also Schamanin als eine Instanz und erste Profession, ein erster Beruf entsteht, geht damit bald auch ein Set an berufstypischen Praktiken, Symbolen und Erkennungsmerkmalen einher. Zunächst in Ansätzen, trotzdem greift automatisch das, was Soziologen als Kanonisierung und Institutionalisierung beschreiben. Es entsteht eine gesellschaftliche Vorstellung von dem, was eine Schamanin, ein Schamane ist und wie sie oder er auszusehen hat. Dazu gehören typische Ausstattung, typische Kleidung, typische Erkennungszeichen. Es spricht viel dafür, dass wir es im Fall der im mesolithischen Europa an vielen Orten auftauchenden mutmaßlichen Geweihmasken mit den ersten Insignien einer neuen Profession zu tun haben. Der Profession jener, die die Befähigung haben, die Grenzen zwischen Tier und Mensch zu überschreiten und ins Reich der Geister vorzudringen. Solch eine Spezialistin kann, wenn sie ihrer Profession als Vollzeitjob nachgeht, nicht allein von einer einzelnen Gruppe versorgt werden, da sie nichts zum Lebensunterhalt der Gruppe beiträgt. Sie braucht eine größere Basis. War sie erfolgreich in ihrem Tun, hat sich das schnell herumgesprochen, sagt Olaf Joris. Dann war sie berühmt in der Region als die Heilerin, als die Weise vom Berg, als die, die mit den Geistern tanzt.